Diese Freibeträge können zudem alle 10 Jahre erneut genutzt werden, was natürlich gerade reiche Menschen mit dem nötigen Wissen voll ausschöpfen. Wenn die Mutter ihren beiden Kindern alle 10 Jahre je 400.000 Euro schenkt, also beispielsweise zu ihrem 60. Geburtstag schon mal einen Anteil am Häuschen, dann kann das Haus auch 1,6 Millionen Euro wert sein. Dennoch zahlt am Ende niemand einen Cent Schenkungssteuer. Erst wenn diese Beträge überschritten werden, fällt Schenkungs- bzw. Erbschaftssteuer an, aber auch nur auf das, was über die Freibeträge hinausgeht. Aber die zu zahlende Schenkungs- oder Erbschaftssteuer steigt zumindest wie die Lohn- und Einkommenssteuer mit der Höhe des vererbten Vermögens an, korrekt? Sie ist also progressiv, oder? Nein, das Gegenteil ist der Fall. Unsere Erbschaftssteuer ist im Grunde regressiv. Es gilt in der Tendenz, je größer das Erbe, desto niedriger der Steuersatz, sagt Julia Jirmann vom Netzwerk Steuergerechtigkeit, einem Netzwerk von Nichtregierungsorganisationen, die sich für die Stärkung der öffentlichen Finanzen durch eine gerechte Besteuerung einsetzen. Der Grund dafür sind die Ausnahmeregelungen bei Unternehmensübergängen, und die führen zu extremen Vorteilen ausgerechnet für sehr reiche Menschen. Zwischen 2009 und 2021 erhielten 3.630 Personen insgesamt 260 Milliarden Euro steuerfrei, wie Jirmann in einer Studie für die Friedrich-Ebert-Stiftung festgestellt hat. Das ist etwa ein halber Bundeshaushalt. Im Durchschnitt konnten diese Menschen eine Erbschaft von mehr als 71 Millionen Euro pro Person verbuchen. Allein 43 Milliarden Euro gingen an 220 Kinder unter 14 Jahren. Im Durchschnitt also fast 200 Millionen Euro pro Kind. Wie gesagt, alles steuerfrei. Wie kann das sein? Millionenschwere Unternehmen werden oft fast steuerfrei vererbt. Wirklich große Vermögen sind typischerweise in Unternehmen gebunden. Eine Unternehmerin hat beispielsweise eine GmbH aufgebaut, die ihr noch zu 100% gehört. Diese Firma wiederum besitzt Gebäude, Maschinen und Anteile an anderen Unternehmen. Somit gehören all diese Vermögen mittelbar auch der Frau, stecken aber eben in der Firma. Wenn sie dieses Firmenvermögen nun vererbt, können die Kinder mindestens 85, oft sogar 100% davon steuerfrei erhalten. Keine Erbschaftssteuer. Null. Für eine Erbschaft im Wert von vielen Millionen Euro. Sie müssen lediglich versprechen, dass Sie das Unternehmen weiterführen und Arbeitsplätze erhalten wollen. Und das gilt selbst dann, wenn Sie daneben noch über so viel Barvermögen verfügen, dass Sie die Steuer problemlos bezahlen könnten. Bereits 2014 hat das Bundesverfassungsgericht angemahnt, dass die Privilegierung betrieblichen Vermögens unverhältnismäßig ist, soweit sie über den Bereich kleiner und mittlerer Unternehmen hinausgreift, ohne eine Bedürfnisprüfung vorzusehen. Daraufhin wurde zwar für die Steuerbefreiung eine Obergrenze von 23 Millionen Euro eingeführt, allerdings auch eine neue Ausnahme, die Verschonungsbedarfsprüfung. Diese bietet ein Einfallstor, um auch bei noch größeren Summen steuerfrei zu bleiben. Verschonungsregel. Verschonungsbedarfsprüfung? Genau. Die meisten von euch hören das Wort hier vermutlich zum ersten Mal. Aber Menschen, die viel Geld zu vererben haben, können sich natürlich das steuerrechtliche Know-how einkaufen, um möglichst viel Vermögen an der Steuer vorbeizubuxieren. Entsprechend werden große Erbschaften meist geplant übertragen, beispielsweise indem das Vermögen teilweise schon zu Lebzeiten verschenkt wird, um alles mitzunehmen, was Steuern senkt oder ganz vermeidet. Besonders hilfreich ist dabei die genannte Verschonungsbedarfsprüfung, § 28a Erbschaftssteuergesetz. Menschen, die besonders große Vermögen übertragen bekommen, profitieren hierbei von einer Regel, die besagt, dass sie die Steuer nur dann in vollem Umfang zahlen müssen, wenn sie genügend verfügbares Privatvermögen dafür haben. Betriebsvermögen zählt hier nicht. Und von diesem Privatvermögen müssen sie auch nur 50% aufwenden, um die Steuerschuld zu bezahlen. Übersteigt die Erbschaftssteuer diese Hälfte des verfügbaren Privatvermögens, kann die restliche Steuer erlassen werden.